Warte, Bernd. Mach hin, ich hab keine Lust hier zu übernachten. Ja. Ich meine, aber was soll das da heißen? Kreuzberg-Mitte, Friedrichshain. Schön bedeutet, dass es dort nach Kreuzberg-Mitte oder Friedrichshain geht. Hätte ich mir ja fast gedacht, aber was ist denn das für eine Richtung? Ja, ins Zentrum, los. Alter, ich sage dir, ich hab jetzt schon wieder so von die Schnauze voll für die Stadt hier. Ich könnte schon wieder abhauen in Uckermark. Papa, der Papp und da versauern als ewiger Junggeselle, kommt überhaupt nicht in Frage. Als wenn du mir eine Garantie geben könntest, dass ich hier eine Frau finde in Berlin. Natürlich kann ich dir keine Garantie geben, aber ich kann dir versichern, dass du hier eher eine findest als in der Uckermark. Ja, dann will ich mal deinen Versicherungsschutz in Anspruch nehmen. Ja, mach. Kann ja nur hoffen, dass du hier einigermaßen ortskundig bist. Ortskundig? Natürlich bin ich ortskundig. Hast du dir jetzt schon was Konkretes überlegt? Wo wir hingehen, meinst du? Genauestens. Ja, klar. Wo denn? Zu den Hackischen Höfen. Was denn bitte, was denn da los? Na, in Hackischen Höfen kann man sich dem eigentlichen Berlin quasi ganz sachte nähern. Sag mal, sagtest du sachte? Ja. Das wäre ja ein Süd, würde ja meiner Großstadtuntauglichkeit entgegen. Ja, deswegen ja. Korrekt, Alter, da bin ich doch dabei. David, ich muss mal eins nachfragen. Ja, bitte, was denn? Siehst du das Mädel da drüben? Meinst du die mit der rosa Bluse? Genau, die meine ich. Ja, Interesse? Naja, kommt drauf an, wa? Worauf denn? Naja, wie die so ist. Na, kannst du jetzt so noch nicht wissen. Naja, aber du kennst dich doch hier aus. Ja, ich kenn die doch auch nicht. Ach, ist sie auch neu hier? Keine Ahnung, ich kenn sie nicht. Aber ich denk, du kennst da aus hier. Ja, aber du siehst das falsch. Wieso, was meinst du? Ah, mein Handy. Das wohl die wahr sein. Hallo? Hallo. Jürgen. Ich bin... Wo steckst du, noch im Stau? Nee. Wo denn dann? Neukölln. In Neukölln? Ja. Und du? Ich bin am Hackischen Markt. Aha. Ja, mit Bernd natürlich. Was auch. Du denn da? Na, wir sitzen hier in so einer Lounge. Wie bitte? In einer Lounge. Was ist das denn? So ein modernes Musikcafé für junge Zugereiste. Also, mach das schön. Komm doch auch, ist lustig hier. Darf ich ja nicht. Was, wieso darfst du nicht? Sag ich nicht. Sag doch mal. Nee, sag ich nicht. Doch eine Frau dabei. So sieht das aus. Ach so, eine Ach, Frau. Herrlich. Akku ist leer. Sag bloß, du hast Yvonne getroffen. Ja, hat sie ja versprochen. Das gibt's doch nicht. Wie geht's ihr denn? Ach, scheiße. Wie geht's scheiße? Was ist passiert? Ist sie verletzt? Nee. Erzähl. Milzbranderreger. Was? Milzbranderreger? Das wohl nicht wahr sein. Wie konnte es denn dazu kommen? Passiert einfach. So was passiert doch nicht so mein einfach. Gott, und jetzt? Gar nicht.